was haben sie mir schon gedroht? Weil ich nicht so bin, wie sie sind, sehen sie gleich alle rot. Warum wollen sie mich nicht verstehen? Was habe ich bloß getan? Warum wollen sie mich nicht sehen, so wie sie mich früher einmal sahen? Doch ich werde immer so bleiben, eines Tages werdet auch ihr so sein. Ich lasse mich nicht vertreiben, denn ich weiß, denn alles erklären, nutzt deinen Verstand. Denkt erst einmal nach, dann wird meine Botschaft interessant. Ich nehme euch nicht die Freiheit zu sagen, was ihr wollt. Ich mach es nicht so wie ihr. Euch, was ihr tun und lassen sollt. Doch ich werde immer so bleiben, eines Tages werdet auch ihr so sein. Ich lasse mich nicht vertreiben, denn ich weiß, was glänzt, ist Gold. Doch ich werde trotzdem so bleiben, eines Tages werdet auch ihr so.